We'll be right back. When the night has come, there can be only one.

free, free, free as a bird I'm flying. Can't you see I'm alive? Shooting up in the sky together. Best is of our lives. Free, free, free as a bird I'm flying. Can't you see I'm alive? Floating up on a dream together. Best of all of our lives. Move to the sound. Say from each other.

nee. Moinsen. Mit wem spreche ich denn? Adam, aber Art. Ja. Genau. Ja. Ja, das war riesig. Ich bin gerade durch den Tunnel gefahren und dann auch noch offen gefahren und habe nebenbei noch Döner gegessen. Ja. Ja, Lungen. Ja, Lungen. Ja, das ist richtig geil. Wie ekelhaft geil. Gar nicht. Nee. Genau. Freunden, nee, am Apparat. Ja. Alle am Apparat. Nee. Am Apparat. strahlend, du Wolkenjäger, Trübsalmörder, Himmelsfeger, brausender, wie lieb ich dich! Sind wir zwei nicht eines Schoßes, eines Loses, vorbestimmte ewiglich? Hier, auf glatten Felsenwegen, lauf ich tanzend, dir entgegen tanzend, wie du pfeifst und singst, der du ohne Schiff und Ruder als der Freiheit freister Bruder über wilde Meere streckst. Kaum erwacht, hört ich dein Rufen, stürmte zu den Felsenstufen hin zur gelben Wand am Meer. Hei, da kamst du schon gleich hellen, diamanten Stromes schnellen, sieghaft von den Bergen. Thank you.